Wetten. Wettbüros, Lottostellen etc. Problembeschreibung. Wetten sind ein interessanter Verwendungszweck von Smart Contracts. Sieht man sich die Basiskonstellation einer Wette an, so erkennt man, dass sich zwei oder mehrere Parteien auf unterschiedliche Resultate bei gewissen Ereignissen einigen. Was jedoch, wenn sich eine Partei nicht an die Abmachung hält? Smart Contracts finden hier eine einfache Lösungsumsetzung. Anstatt eine Wette durch eine dritte Partei abzusichern, kann ihre Einhaltung dezentral durch eine Blockchain gewährleistet werden. Je nach Höhe der Wette kann dies sogar deutlich günstiger und zuverlässiger sein. Gewinnwahrscheinlichkeiten könnten sich durch Angebot und Nachfrage automatisch über den freien Markt ergeben. So wären teilweise viel bessere Quoten möglich, als etwa bei Wettbüros von einer zentralen Partei vorgegeben werden. Herausforderungen. Neben den zuvor beschriebenen Herausforderungen aller Smart Contracts stellt sich auch hier die Frage, worauf mit Hilfe der dezentralen Blockchain-Technologie gewettet wird. Wenn niemand die Verantwortung trägt, wer stellt dann sicher, dass auf nichts Unmoralisches gewettet wird? Was, wenn etwa auf den Tod eines Menschen gewettet wird? Genau dies ist bereits bei dem amerikanischen Präsident Donald Trump passiert und hat zu weiteren Fragen dieses Anwendungsbereichs geführt. Alternativmöglichkeiten. Fragen zur Ethik sind noch nicht eindeutig geklärt und vielleicht können sie auch nie geklärt werden. So können Wetten vielleicht nur in der Theorie dezentral abgewickelt werden. Sie werden jedoch praktisch nie umgesetzt werden können. Ein paar Praxisbeispiele. Anwendungsbeispiele gäbe es jedoch einige. Egal ob man zensurfreie Wetten auf Präsidentschaftskandidaten abschließt, nicht auf deren Tod, oder auf sich selbst wettet. Die Relevanz wäre enorm, solange es um legale und moralisch unbedenkliche Dinge geht. Zum Beispiel könnte man wetten, dass man Projekt X schafft. Andere Menschen können die Gegenwette eingehen, weil sie glauben, dass man es nicht schafft. Je nach Wahrscheinlichkeit und Gewinnhöhe könnte so eine für alle Beteiligten faire Verteilung von Strafen und Belohnungen entstehen. Wettet man zum Beispiel 1000 Euro, dass man etwas recht Unwahrscheinliches schafft, und 1000 Leute wetten jeweils 10 Euro dagegen, so entsteht ein interessanter Anreiz, sein Bestes zu geben und es auch zu schaffen. Schafft man es zum Beispiel wirklich, bekommt man die 10.000 Euro. Schafft man es nicht, verliert man die 1000 Euro, welche dann die Gegenparteien bekommen. Sprechen wir also als nächstes von den Sonderformen der Wetten, zum Beispiel von Casinos.